uns beklagt hast. Nun, ich habe mich nicht beklagt. Ich habe nur gesagt, wie es sich in meiner Wohnung zugetragen hat. Und einwandfrei habt ihr schon nicht benommen. Herr, wenn ihr wüsstet, wie schlecht wir bezahlt sind, ihr würdet besser über uns urteilen. Ich habe eine Familie zu ernähren und Franzje wollte heiraten. Was ihr jetzt sagt, wusste ich nicht. Ich habe keineswegs euer Bestrafung verlangt. Mir ging es um ein Prinzip. Franz, sagte ich dir nicht, dass der Herr unsere Bestrafung nicht verlangt hat. Jetzt hörst du, dass er nicht mal gewusst hat, dass wir bestrafen müssen. Lass dich nicht durch solche Reden rühren. Die Strafe ist ebenso gerecht als unvermeidlich. Insbesondere aber ich hatte uns als Wächter durch lange Zeit sehr bemüht. Wir hatten Aussicht vorwärts zu kommen. Und wären wir bis bald auch Glücklicher geworden wie dieser, der eben das Glück hatte, von niemandem angezeigt worden zu sein. Und jetzt ist alles verloren. Unsere Laufbahn, ihre Eltern, untergeordnete Arbeit, leisten müssen, als ist der Wachdienst. Und sie werden nicht mehr kommen, denn jetzt ist es schmerzhaft. Gibt es denn keine Möglichkeit, den beiden die Prügel zu ersparen? Nein, zieht euch aus. Du musst ihnen nicht alles glauben. Sie sind durch die Angst vor den Prügeln schon ein wenig schwachsinnig geworden. Was dieser hier zum Beispiel über seine mögliche Laufbahn erzählt hat, ist geradezu lächerlich. Ein Mann mit einem solchen Bauch kann nie und nimmer mehr Prügler werden. Das ist ganz ausgeschlossen. Es gibt doch solche Prügler. Nein, du sollst nicht zuhören, sondern nicht ausziehen. Dich gut belohnen, wenn du sie laufen lässt. Oh, ich soll dann auch mich anzeigen und auch noch mir Prügel verschaffen. Nein, nein! Sei doch vernünftig, wenn ich gewollt hätte, dass ich beide bestraft hätte, wenn ich sie noch schließlich loskaufen wollen. Hätte ich es geahnt, hätte ich ihren Namen nie genannt. Ich halte sie nämlich gar nicht für schuldig. Schuldig ist die Organisation, die hohe so Lasten. Hättest du hier unter deiner Rute einen hohen Richter, ich würde dich wahrhaftig nicht hinterlaufschlagen. Mich nicht bestechen, ich bin zum Prügeln bestellt, also prüge ich. Wenn du für uns beide schon nicht durchsetzen kannst, so versuche wenigstens mich zu befreien. Wilhelm ist älter als ich, in jeder Hinsicht weniger empfindlich. Ich warte nicht mehr. Amen.